Ich glaube, das wäre so nicht so mit dem mit der Scheue vertanzt. Und somit war dann die große Liebe zu dem Künstler begonnen. Ja, das war dieser Moment. Also das sage ich dir, Moment. Anna, ich frage mal meine Rede, ob wir vielleicht zum Abschied ein bisschen was von Michael Jackson noch hören können. Wir hören noch was. Liebe Anna, ich verabschiede mich einfach von dir. Und wir hören noch ein bisschen Michael Jackson. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Ein Radio 1 Live an der Technik Malte Ebel. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen.